Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Team Polgef am 7.11.2017 um 20 Uhr. Es sind ja schon einige da, eventuell kommen auch noch mehr, das wäre ja schön. Und dann gehen wir gleich mal in Medias Res. Die Sitzung ist eröffnet um 20 Uhr. Protokoll schreiben wieder alle oder gibt's Freiwillige? Ich kann es ja versuchen. Das ist sehr liebenswert von dir, danke. Jo, damit wären wir dann auch schon beim Organisatorischen und da haben wir eine Kleinigkeit durchzusprechen. Das heißt eigentlich zwei Dinge. Einmal das mit der Verbindung zur SG Presse. Wir erinnern uns, die SG Presse hat sich bei uns gerührt. Sie hätte gerne irgendwie vernünftige Kommunikationskanäle zu uns rüber. Jetzt ist die gute Frage, wie können wir dafür sorgen, dass SG Presse und Team Polgef ihren Informationsstand auf gleicher Höhe halten? Gemeinsame Sitzungen würden meiner Ansicht nach vor allen Dingen auch zeitlich wirklich ausarten. Prinzipiell gesehen, mein Vorschlag wäre eigentlich, dass sich einer von uns TM bereit erklärt, mal bei der Pressesitzung immer mit dabei zu sein, also bei der Redaktionssitzung. Und umgekehrt, dass die Redaktion dann einen benennt, der sich jeweils bei uns mit reinsetzt, zuhört und Fragen stellt. Das halte ich für den gangbarsten Weg. Wie seht ihr das? Und bitte nicht wieder alle gleichzeitig. Ja, Masch? Das hört sich sinnvoll an. Gut, dann machen wir das. Ich sehe hier in diesem Raum auch die Isan, die freundlichst zuhört. Isan, magst du das dann mal ins Presseteam tragen? Na klar, das sind jetzt eh nicht mehr so viele, also das geht schnell. Ja, ich habe es befürchtet. Ich fand das auch schon überschaubar die letzten paar Male. Okay, der zweite Punkt, den wir haben, ist die Marina Kassel. Ja, ich habe mit Carsten zusammen im Schweiße unserer beider Angesichter die Anmeldeseite zurechtgeprüdelt. Eine Wiki-Seite gibt es auch schon, da steht nur noch nicht viel drauf. Und es gibt ein Pad, wo man Vorschläge für Slots mit reinschreiben kann. Dieses alles findet ihr im Pad in den Zeilen 54 bis 56. Darüber hinaus sind wir dabei, Hotelkontingente zu reservieren, also bitte noch nicht buchen. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, im Moment 30 Zimmer relativ preiswert und nochmal 30, die aber furchtbar teuer sind. Näheres kann ich gerne bei Interesse dann nochmal nachgucken. Da wäre dann also mal die Frage angebracht, wer Lust hätte, da mal den einen oder anderen Slot zu machen auf der Marina. Und ja, wer sich da so ein bisschen beteiligen möchte, es wird nach wie vor ein reines Vorständetreffen werden. Die anderen Klamotten, also die Programmkonferenzen, das ist immer noch der Arbeitstitel, mir ist immer noch nichts Besseres eingefallen, die sind dann für alle. Bis hierhin dazu Fragen, Anmerkungen dergleichen? Gibt es Kontingente für die jeweiligen Landesverbände, wie viele Leute sie schicken können? Ja, sagen wir es mal so, räumlich sind wir ja jetzt nicht mehr so großartig beengt. Das heißt, schicken könnt ihr, wen immer ihr möchtet. Mit den Reisekosten müsst ihr euch dann halt auseinandersetzen, jeweils pro Landesverband. Klarheiten beseitigt? Wie immer. Wunderbar. Gut, dann habe ich auch noch was. Ja, Eiself? Wer beschließt denn die Slots für die Vorstände? Das macht das Orga-Team Kraft seiner Wassersuppe. Das heißt, einfach hinschicken und dann gucken, ob man einen Zuschlag kriegt oder nicht. Richtig. Also wenn dir was Gutes einfällt, schreib's einfach mit drauf. Je mehr wir haben, desto schöner. Übervoll sollte es nicht werden. Dazu schreiben, was du vorhast und was du gerne machen möchtest. Okay. Was die Hotelkontingente anbelangt, ist schlicht und ergreifend so. Wer sich dann zuerst meldet, der kriegt dann auch zuerst ein Zimmer. Okay. Meld. Ja, ich hab's mir gedacht. schreib's mir irgendwo hin, Thomas. Und wenn du es in dieses Slot-Planungspad schreibst, sonst übersehe ich das. Klar. Okay, dann Thema Mailingliste. Wir haben ja diese wunderschöne Mailingliste. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin doch schon nach, wie lange benutzen wir das Teil jetzt? Ein Jahr? Als Besitzer da drin eingetragen. Habe auch durchgeguckt, wer auf dieser Liste noch eingetragen werden muss. Das sind einige. Und habe auch einige gefunden, die auf dieser Liste noch eingetragen waren. Freunde, die sind schon so lange nicht mehr in dieser Partei. Es ist unfassbar. Also da habe ich mal erstmal ein bisschen für Aktualität gesorgt. Jetzt möchte ich gerne eure Meinung. Das ist die Mailingliste für die politischen Geschäftsführer Land Bund. Habt ihr was dagegen? Seid ihr mir böse, wenn ich da schlicht und ergreifend diejenigen eintrage, die noch nicht auf der Liste sind? Oder soll ich einfach einen Link zu dieser Liste hier reinpasten in der Hoffnung, dass die politischen Geschäftsführer auch so freundlich sind und sich anmelden? Wie hätten wir es gern? Trag mal ruhig ein. Protter möchte natürlich den Link, das ist klar. Übrigens, es gibt hier ein Mikrofon und du darfst gerne auch was sagen. Astrid? Ja? Wenn mich nicht alles täuscht, kannst du jemanden auch eintragen, sodass er eine Einladung gesendet bekommt. Okay, ich werde mich mit Sympa mal recht intensiv auseinandersetzen. Das wäre dann der Mittelweg und würde es auch für alle Seiten einfach machen. Richtig. Wichtig ist halt, dass wir da tatsächlich eine Möglichkeit haben, mal ausnahmsweise alle gleichzeitig zu erreichen. Das wäre mir halt jetzt das Anliegen. Und ich habe ja nicht vor, euch da zuzuschwemmen, ne? Gut, damit wären wir mit diesem Punkt durch, falls nicht noch jemand was dazu sagen möchte. Und das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den laufenden Projekten. Bundesweite Themenwochen, dazu sagt ja üblicherweise der Michael was, der ist heute nicht da. Gibt es sonst Menschen, die dazu etwas sagen möchten? Und dann schreiben wir da jetzt einfach mal Tun Dinge oder sowas. Und damit wären wir beim Piratenradio. Bastian, erzähl. Dann muss ich erst nach oben hüpfen. Ja, schönen guten Abend. Steht eigentlich alles drin, aber ja, sagt das noch für die Aufzeichnung. Also wir haben jetzt gerade heute Sendung 573. Das ist ja auch nicht so ganz wenig. Wir haben das Format Brandenburg Live weiter ausgebaut. Sendung 3 war am 29. Das ist vor ein paar Tagen, also eine gute Woche gewesen. Hatte einen sehr großen Block internationales, weil passiert ja da so viel. Die nächste folgt am 3. Dezember, leicht verspätet, weil wir nämlich international an diesen beiden Wochenenden wollen wir unterwegs sind. Die letzten beiden Wochenenden. Und wir basteln gerade an einer eigenen Sendung Internationales. Zunächst mal mit Kanada, Brasilien, Katalonien, Spanien und Tschechien. Das ist nicht ganz so trivial, weil die unterschiedlichen Zeitzonen sind doch bedeutend. Mal schauen, was bei rauskommt. Und wer Anfragen hat, bitte an mich oder an die Redaktion. Steht so drin mit dem Twitter-Namen. Okay. Vielen Dank. Habt ihr dazu Fragen? Ach, ihr seid so herrlich, einfach zufriedenzustellen. Dann gehen wir jetzt weiter zu den jungen Piraten. Da ist die Luna Eclipsis da. Hallöle. Hi. Gibt nur ein paar Kleinigkeiten. Wir haben jetzt in der letzten Sitzung die Geschäftsordnung angepasst für unsere beiden neuen Vorstandsmitglieder. Wir haben auch die Nachbesprechung der BMV und deren Organisation gemacht. Sonst war es das eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, das ist schön. Braucht ihr irgendwo freundliche Unterstützung, einen hilfreichen Tritt in die Seite? Können wir was für euch tun? Im Moment gerade nicht, aber ich werde nochmal nachfragen, was es da im Moment gerade Aktuelles gibt. Ich werde nochmal schauen, dass ich die AG-Programme irgendwie anstoße. Also zeitlich werde ich das nicht schaffen, aber ich schaue mal, ob das irgendwer anders übernehmen mag. Okay, gut. Vielen Dank. Gut, gibt's dazu noch Fragen? Ja, wo schicke ich eigentlich aktuell Leute hin, die Mitglied bei den jungen Piraten werden möchten? Wir haben eine Seite, soweit ich weiß, und sonst eine E-Mail-Adresse, die ich gleich noch raussuchen könnte. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, eine Vorstandsadresse. Und ich fürchte, du musst jetzt nachwerfen. Sehr schön. Okay. Gut. Ja, ich bitte das alles freundlicherweise dann auch ins Pad zu pasten. Vielen Dank. Sonstige Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den Polgef-Berichten. Ja, jetzt muss ich ja schon wieder quaken. Okay, ich habe Dinge getan. Redaktionssitzung am 30.10. Das Pressepad ist verlinkt. Es werden noch benötigt Autoren für einen Artikel zum UNESCO-Welttag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich mich da vertippt habe. Und für einen Artikel zur Reichspogromnacht wird ein Artikel geschrieben. Mitarbeit ist willkommen. Machen tut es der Geoffrey. Schüttelt ihn, wenn ihr da gerne helfen möchtet. Ansonsten konnten wir leider zum Guy Fawkes Day nichts machen, auch zum Weltmännertag nicht. Und insgesamt ist die Situation im Presseteam, nennen wir es mal, unklar. Wir müssen da mal gucken, wer da überhaupt noch dabei ist, wer noch mitarbeiten möchte. Ihr kennt das ja, neuer Vorstand, neues Glück. Ja, ansonsten hatte ich eine kurze Besprechung mit ein paar Themenbeauftragten, nicht mit allen, bezüglich der Notwendigkeiten für die AG-Arbeit. Da geht es um Sachen wie eine Funktionsmail-Adresse, OTRS, Homepage, wie und wo und was. Und dann hatten wir natürlich auch eine Bundesvorstandssitzung und haben sogar eine neue GO beschlossen. Den Link findet ihr in der Zeile 93. Gibt es dazu Fragen? Ja. Ja, dann frag. Was wollen wir denn jetzt mit dem Presseteam veranstalten, um die Situation mal wieder auf den Punkt zu bringen? Ich meine, es war ja nur gestern doch ein bisschen befremdlich, dass einfach mal keine Pressesitzung stattgefunden hat. Und ja, also wir müssen ja da doch schon ein bisschen arbeiten, denke ich. Ja, wir sollten da ein bisschen arbeiten. Das Problem liegt, glaube ich, tatsächlich am Montag auch, weil da Lilly hier und da mal verhindert ist mit ihrem Leipzig, also mit dem Rat in Leipzig, soweit ich das verstanden habe. Das heißt also, es könnte sein, dass der Tag eventuell anders gewählt werden sollte. Das muss man sehen. Und ansonsten kann ich dir jetzt im Moment auch nichts Gescheites sagen, weil ja auch keine Rückmeldung kommt. Also es ist ja einfach so, ich habe ja, wie gesagt, am 30., also gestern vor einer Woche, die Redaktionssitzung gemacht und kam mir da sehr, sehr komisch bei vor, weil ich irgendwie bis auf Isan das Gefühl hatte, in einen leeren Raum zu reden. Das war jetzt auch nicht ganz so witzig. So, jetzt habe ich am Saalmikro den Eiself und die Isan. Dann nehmen wir erst die Isan, weil der Eiself schon was gesagt hat. Ich habe auch schon was gesagt. ich habe heute mit Lilly noch geschrieben. Lilly sortiert das Ganze und versucht sich da jetzt reinzufinden. Eventuell setzen wir uns jetzt zusammen und gehen das Ganze durch, wer überhaupt was macht und wo jetzt neue Stellen raus müssen, also ausgeschrieben werden müssen. Aber im Großen und Ganzen ist es also wirklich so, Pascal ist, glaube ich, ja immer noch in Urlaub. Der Thomas ist noch dabei, der Thomas Gaul. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das neu macht. Wir haben natürlich auch schon beim vorigen Bundesvorstand Schwierigkeiten gehabt, Leute zu finden. Also das liegt jetzt nicht am neuen BUFO, sondern es ist generell, dass die Manpower einfach überall fehlt. Ja, Sand, das ist mir ja alles klar. Ich meine, ich frage jetzt nur, ob jetzt der Bundesvorstand, wie das ja eigentlich immer Usus war, vielleicht doch so ein paar eigene Presseleute aus dem Hut zaubern kann. Ist ja in der Vergangenheit meistens so gewesen, dass das Presseteam auch einer gewissen Wälzung unterlegen hat, um es mal nett auszudrücken, wenn ein neuer BUFO dort gewählt wurde. Das war so meine Frage, dass du und der freie Basti und noch ein paar andere dort die Stange halten, ist mir klar. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Zeit aussieht. Ich will jetzt auch nichts versprechen. Also eine Unterstützung kriegt er demnächst wieder von mir, das kann ich so zusagen. Aber ob ich jetzt formell Teammitglied werden kann, also das hängt wirklich von meiner Zeit ab. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt nochmal vom BUFO konkret wissen, ob es da ein paar Ideen gibt, nicht vom Presseteam. Also prinzipiell gesehen ist es so, dass wir eigentlich nicht vorgehabt haben, irgendwie was Großartiges zu verändern am Presseteam. Ja, das heißt also, wir waren eigentlich der Ansicht, wir möchten es ganz gerne übernehmen, stehen jetzt aber irgendwo doch so ein bisschen im Vakuum. Insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn sich Lilly mit Isan zusammensetzt und die beiden mal durchsprechen, wer kann noch, wer kann nicht, und dann mal eben auch anfragen. Dann warten wir jetzt einfach mal ab, was dabei rumkommt, würde ich sagen. Okay, danke. Okay. Eiself, wolltest du? Ja, gerne. Du hattest eben ja die neue Geschäftsordnung angesprochen, die ihr jetzt verabschiedet und auch veröffentlicht habt. Ich habe mal eine Frage. Gehe ich davon richtig? Pflege der Beziehung zu Kommunalpiraten, die ihr euch gegeben habt als Aufgabe. Sind damit die Mandatsträger gedacht oder sind das die Kommunalpiraten in den KVs? Da fragst du echt am besten Lilly, aber ich gehe davon aus, dass sie die Mandatsträger meint. Okay, und da ihr ja du dieses dann nicht machst, wenn ich deine Zuordnung sehe, gab es in dieser Sitzung eurer Klausurtagung irgendwelche Ideen oder sonst was, wie das denn jetzt angegangen werden soll? Weil du eben sagtest, ihr habt mit den Themenbeauftragten schon komplett gesprochen oder gab es da noch keine Zeitlinie für? Also komplett gesprochen noch nicht. Ich habe mit denen eine halbe Stunde gemambelt, weil sie mich drum gebeten hatten und mir sagen wollten, was sie so alles brauchen. Und eine Klausurtagung hatten wir noch nicht. Die kommt erst Ende des Monats. Okay. Aber ich werde dann auch wieder minutiös berichten. Ihr kennt mich doch. Okay, noch Fragen? Damit wären wir dann bei Baden-Württemberg und dem Klicknichi. Ja, guten Abend. Also wir haben in Stuttgart unsere Landesgeschäftsstelle verkleinert. Also den Besprechungsraum haben wir jetzt aufgegeben, haben aber dafür ja unseren Vorraum zum Besprechungsraum gemacht. Ist alles ein bisschen enger, aber es geht. Dann wollen wir wie schon angekündigt, auch jeden Monat einen Infostand oder Mahnwache machen zum bestimmten Thema. Das ist, der nächste ist diesen Samstag. Ich hoffe, das Wetter wird. Höre nur ich nichts mehr? Nein. Michi? Okay, irgendwas funktioniert da überhaupt ganz und gar nicht. Wenn Michis Mikro wieder funktioniert, dann wird er sich, hoffe ich, dann einmal kurz melden und kann dann sein. Und dann verteilen. Ah, da bist du ja wieder. Also und wir haben einiges von deinem Bericht schlicht nicht mitgekriegt, weil du mit einmal weg warst. Okay, was war das Letzte, was ihr mitbekommen habt? Oh mein Gott. Danke, ja. Okay, also wir machen Mahnwachen und dazu können wir Flyer gebrauchen, da die Anregung, ob nicht die AGs einfach auch Flyer oder Flyer-Texte machen können. Und dann haben wir noch eine Anfrage von der Neuen Liberalen bekommen, ob wir nicht Lust haben, gemeinsame Stammtische zu machen und warum nicht. Wir haben eh öffentliche Stammtische, da kann also sowieso jeder kommen. Aber man kann auch mal bei denen einen Stammtisch besuchen oder vielleicht auch mal einen gemeinsamen auch, wo man gemeinsam einlädt. Habe ich also persönlich keine Probleme und dann kommt man vielleicht auch mal lokal auch mit den Leuten ins Gespräch und sieht, wo man zusammenarbeiten kann, zum Beispiel für irgendwelche Gemeinderatlisten oder sowas. Ganz ausgezeichnete Idee. Wir hatten in Erlangen neulich Besuch von der ÖDP. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit sind wir bei Bayern und das geht schnell, denn wir sind den LPT am Vorbereiten. Der ist am 11. und 12.11., also gleichzeitig mit Hessen. Wir werden Vorstandswahlen haben und ansonsten auch viel Spaß. Wer Lust hat, kann gerne kommen. Das findet in Lauf statt. Ansonsten gibt es bei uns momentan nichts Großartiges. Fragen? Okay, damit wären wir bei Berlin. Hallo Franz Josef. Höre nur ich nichts? Nein. Okay. Franz Josef, ich lese vor und wenn das bei dir wieder funktioniert, fällst du mir einfach ins Wort. Okay, vorgestern war Landesvorstandssitzung. Dann finden regelmäßige Neumitgliedertreffen statt, zum Beispiel am 16.11. in der P9. Und dann ist die Neugründung einer AG Netzpolitik beabsichtigt. Dazu gibt es dann auch ein Piratenpad. Dann wird an einer Vernetzung mit E-Sportverbänden gearbeitet. Am Freitag, den 10.11. um 17 Uhr ist das Auftakttreffen E-Sport Piraten Berliner Republik, Schiffbauer Damm 8. Okay, Franz Josef schreibt, sein Mikro geht nicht. Das Problem hatte er wohl letzte Woche und es ist noch nicht repariert. Insofern sind jetzt Fragen momentan nicht wirklich möglich und wir sind bei Brandenburg. Ich bitte doch mal um Stefan. Ja, hallo, bei uns gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Wir werden in 2 Tagen ein Let's Talk zum Online-Parteitag machen und da nochmal so die Vorbehalte besprechen, weil wir da doch gerne sowas wieder machen würden. Und wir hoffen sehr, dass es in Brandenburg keine vorgezogenen Neuwahlen gibt, wie die CDU das gerne möchte. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht so viel zu berichten. Jo, vielen Dank. Auch warum nicht? Neue Liste, neues Glück, Sie wissen schon. Habt ihr noch Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Damit wären wir bei Bremen und Hamburg. Ich nehme an, die tun Dinge oder ist jemand da? Die tun Dinge. Und weiter geht's mit Hessen und Herbert Förster. Ja, hallo zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich einwandfrei versteht. Ich bin mobil unterwegs und kriege hier teilweise nur die Hälfte mit. Aber ich habe gesehen, Porter ist bei den Zuhörern. Der hat das auch reingeschrieben ins Chat, das bei mir auch rumflippt. Vielleicht kann der das übernehmen. Du meinst, Herr Protter, also dich verstehen wir ganz ausgezeichnet. In welchem Maschinenraum stehst du eigentlich? Und wer den Bericht abgibt, ist mir eigentlich wurscht. Ob du jetzt oder Protter, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Protter ist da. Dann erzähle ich mal ein bisschen was. Also, ja, vielleicht nochmal zum Thema. Ich hatte ja beim letzten Mal schon von dem Thema Staatstrojaner oder Hessentrojaner berichtet. Das Thema beobachte ich ja weiterhin, also insbesondere was bei den Grünen läuft, das was bei der CDU läuft, interessiert mich ja gar nicht, weil das deren Position ist ja klar. Ja, da ist jetzt in zweieinhalb Wochen haben die nämlich Landesmitgliederversammlungen. Das ist einer der wenigen Landesverbände, die noch basisdemokratischen Parteitag haben. Dort wird es zu diesem Thema Hessen-Trojaner zwei Anträge geben. Einmal von der Grünen Jugend, der Bus die Quellen-TKÜ ablehnen soll. Und einen zweiten konkurrierenden Antrag, der von einer, ja, ich sag mal, überparteilichen Initiative, die sich, was war das, südhessische Initiative N. oder Stern, Netzpolitiker, also man hinter dem N und Stern kann sich jeder selber was ausdenken, entwickelt worden ist. Da sind natürlich auch Grüne mit dabei, die dann den Antrag auch tatsächlich stellen. Ja, das ist die Antragslage dazu, ist um das Thema. Der grüne Landesvorstand hätte wohl den Antragsteller gebeten, den Antrag nicht zu stellen. Also ich finde das ziemlich bezeichnend für diese Partei. Das ist eher Duckmäusertum. Also da geht es offenbar wirklich nur um Macht oder Regierungsbeteiligung um jeden Preis. Ja, nichts dazu ist jetzt, haben die diversen Chaos- oder CCC-nahen Vereine in Hessen jetzt ein Portal aufgebaut. Das nennt sich hessentrojaner.de. Mit ein paar Infos dazu. Da ist jetzt auch ein Bündnis in Vorbereitung, oder man möchte wohl also bei dem wohl dann auch Parteien mitmachen könnten. Im Moment gibt es das noch nicht. Ja, seitens unseres Landesverbandes gibt es leider kein erkennbares Interesse an dem Thema, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, weil es ja eigentlich ein Kernthema ist. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich werde das weiter beobachten. Ansonsten, ja, das ist ja schon gesagt worden, kommendes Wochenende ist Landesparteitag in der Burg Hessenstein in Vöhl-Ederbringhausen. Das ist im Landkreis Waldeck-Frankenberg, irgendwo in Hessisch-Sibirien, mitten im Wald, auf dem Berg oder so. Ja, La Vorstandswahl, ein paar sonstige Anträge, ja, mehr ist da nicht. Programmarbeit findet nicht statt. Okay, vielen Dank. Dafür habt ihr Fragen. Eisel? Ich habe eine Frage zu dem Staatstrojaner. Wie weit sind eure Kommunalen damit eingebunden? Weil die Stadträte können ja auch entsprechende Erklärungen abgeben, weil das ist ja eine reine Hessensache, ne? Ja, das ist ein hessisches Landesgesetz, was da jetzt noch dieses Jahr beschlossen werden soll. Was den Mandatsträger betrifft, weiß ich nicht. Vielleicht kann Herbert was dazu sagen, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Nee, also zumindest bei mir im Parlament passiert da nichts. Die Bereitschaft der Regierungskoalition, da etwas mitzutragen, hat auch nach einem Vier-Augen-Gespräch null ergeben. Es geht ja darum, das auf die Tagesordnung auch in den Städten und in eurem Kreis zu machen. Es geht ja um die hessischen Bürger, weil es ist ja nur, hessische Bürger werden vom Verfassungsschutz überwacht. Also es ist nur als Tipp, weil ich kenne das noch von der Verfassungskommission hier im Landtag NRW, dass halt viele politische Anträge vor Ort gemacht haben, die dann natürlich über die Bürgermeister entsprechend auch gemacht worden sind. Ja, wir haben das auch schon angefangen. Zusammen mit den Linken habe ich schon ein Gespräch gehabt, denn alleine bringt das gar nichts. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das mit der Seite hessentrojader.de, ob da Piraten, Parteien insgesamt mitmachen dürfen, was bringt. Da wollen wir mit einsteigen. Jo, vielen Dank. Franz Josef, wolltest du was sagen? Sonst noch jemand fragen? Dann gehen wir weiter. Mecklenburg-Vorpommern, ist jemand da? Ist nicht, die tun Dinge, damit wären wir bei Niedersachsen. Da wird der politische Geschäftsführer wieder einmal charmant vertreten durch Thomas Ganzko. Bitte schön, Thomas. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Adam hat uns auch zur Landesvorstandssitzung mitgeteilt, dass er gesundheitsmäßig nicht vertreten war. Da befürchte ich mal, das wird immer noch der Grund dafür sein, dass er auch heute nicht hier ist. Was haben wir getan? Wir haben uns ein wenig mit der Bundestagswahl und der Landtagswahl beschäftigt, was wohl die hauptsächlichen Gründe für das Abschneiden sind. Es gibt tatsächlich, ohne dass irgendjemand etwas getan hat von Seiten des Landesvorstands, die Idee, eine themenbezogene AG wieder aufrecht oder wieder zu beleben, mit dem schönen Thema Tierschutz. Da haben sich also ein paar interessierte Piraten zusammengefunden. Wir selber haben einen Blogbeitrag veröffentlicht aus Anlass der angedachten Idee der potenziellen neuen Landesregierung, dauerhaft den Reformationstag als landesweiten Feiertag einzuführen. Der Beitrag ist verlinkt. Mein 1V, den ich ja auch gerade hier irgendwo hab rumschwirren sehen, aber der jetzt offensichtlich schon, nee, da ist er ja, er ist doch da, möchte auch das Open-Antrag wieder aufsetzen. Da weiß ich allerdings nichts weiter dazu zu sagen. Und dann haben wir im letzten kommunalpolitischen Mumble am 2.11. die Thematik der Öffnung unseres kommunalpolitischen Mumbles auf der Tagesordnung gehabt. Und da ist jetzt tatsächlich angedacht, das bei Interesse bundesweit zu öffnen. Gut, und weil vorhin das Thema Mahnwachen war, auch sowas soll es dann gegebenenfalls hier in Hannover geben, wenn es gerade passende Tagesordnungspunkte im sich neu konstituierenden Landtag Niedersachsen gibt. Ich habe fertig. Herzlichen Dank. Zum Thema Open Antrag, das ist ja an sich ein Projekt von Christoph Zerbe und der ist derzeit sehr schwer erreichbar, prinzipiell gesehen eigentlich gar nicht, und wir arbeiten aber grundsätzlich auch dran. Gut, gibt es ansonsten noch Fragen an Thomas? Diese AG Tierschutz, soll die bundesweit existieren oder nur in Niedersachsen? Das ist eine Landes-AG, die unter anderem halt auch auf den Umstand dann besonders eingeht, dass Niedersachsen ja das Schweineland schlechthin ist. Also mit einer Vielzahl von Mastbetrieben, und das soll dann auch mit ein Schwerpunkt sein, so viel ich gehört habe, aber natürlich auch alles andere, was mit Tierschutz und daraus resultierend noch Umweltschutz zu tun hat, aber wie gesagt, eine Landes-AG. Ja gut, ich frage deshalb, weil es gibt ja keine Bundes-AG, vielleicht wäre es da eine ganz gute Idee, Land Sachsen-Anhalt ist ja auch ziemlich schweinelastig, wenn du schon so sagst. Vielleicht gibt es bei uns auch ein paar, die sich dafür interessieren könnten. Also, dass man zumindest dort ein bisschen trommelt, dass es so eine AG gibt, auch im Bund, wäre jetzt meine Idee. Ja, also ich weiß auch, dass es in Brandenburg eine Initiative gegen ein Schweinehochhaus gab. Also letztendlich ist das auch nichts, was wirklich nur bundeslandspezifisch ist. Aber ich nehme das natürlich gerne auf, dass dieser Wunsch besteht und werde das weitertragen. Danke. Ja, ihr könnt ja auch so landesspezifisch gemeinsame Sache machen, so die Schweineländer unter sich. Danke. Ja, ihr habt das gesagt. Schweine halten zusammen, genau. Nein, aber ich fand's zu niedlich. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Hat sonst noch jemand Fragen? Gut, damit wären wir bei Nordrhein-Westfalen und Masch, der wesentlich ernsthafter ist als ich. Was? Guten Abend. Du hättest mich hier eben mal kichern hören sollen. Ja, du hörst mich ja nicht, weil ich das Mikro immer abschalte. Ich fange mal an mit was nicht unbedingt Piratigem, aber was doch durchaus gut zu uns passt. Am 11. und 12. November, also am kommenden Wochenende, findet in Wuppertal die Tagung Offene Kommune NRW, wie wird die City Smart statt? Interessante Geschichte. Der Samstag ist schon ausgebucht, für den Sonntag gibt es noch Plätze. Wer sich dafür interessiert, klickt einfach mal da rein, in den Link, den ich reingeschrieben habe. Ja, wir warten immer noch mit Spannung auf den zweiten Termin der Verhandlung zur Verfassungsklage um kommunale Sperrklausel. Der findet am 21.11. in Münster statt und dann sind wir hoffentlich alle etwas schlauer, was den Punkt anbetrifft. Den LPT am 2. und 3. Dezember in Herne bereiten wir nach wie vor vor. Dazu hat die Kandidatenkommission mittlerweile auch die Informationen der Bewerber und die Antworten der Bewerber auf diverse Fragen, die von der Kandidatenkommission in der Basis eingesammelt und am Stück dann dargestellt wurden, ins Wiki gestellt. Das war es eigentlich schon für heute. Jo, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja, hallo, hier ist der Mad Darkstar, der Martin Bernhard. Könnt ihr mich hören? Ja, ganz ausgezeichnet. Ja, ich war noch nicht so auf dem Mann, deswegen teste ich das gerade nochmal. Ich habe ja den letzten Parteitag in Regensburg verfolgt, konnte jetzt leider aus finanziellen Gründen nicht hinfahren. Und da ist mir aufgefallen, das kam wieder so dieser Eindruck auf, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen. Und da wollte ich mal fragen, ob das denkbar wäre, dass wir vielleicht so eine Art Warteliste öffnen für den BEO. Das würde ja bedeuten, dass Leute sich schon mal eintragen können, die das Ding testen wollen. Und dann nehmt ihr die einfach mal in Betrieb und lasst sie schon mal testen. Und wenn das erstmal läuft, dass Leute das wissen, was das ist, dann kommen wir vielleicht auch zu so einer Richtung, dass wir etwas mehr darüber diskutieren, wie das sein soll und was es kann. Und wir ein bisschen mehr Fakten basieren, als dass wir so eine Art Vaporware-Diskussion haben. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, wie wir das Ding voranbringen können? Oder ist das vielleicht eine Idee? Du könntest dich an der Stelle mal an den Tobias wenden, der ja auch den BEO durchaus federführend programmiert, ne, und sich darum kümmert. Ich würde jetzt hier an und für sich ganz gerne mit den Fragen an den Masch weitermachen, wenn es dir nichts ausmacht. Sei so lieb, schreib dem Tobias mal eine Mail. Kannst du mir dann Twitter-Account irgendwas zu nennen zu dem Tobias? Ich kenne ihn nicht. S-Cup De-Escalate. Das ist unser stellvertretender Gensek. Steht also auch auf der Vorstandsseite. Ne? Ja, ne? Danke. Bitteschön. Okay, gibt's noch Fragen an Masch? Damit wären wir in Rheinland-Pfalz und bei Jürgen. Jürgen! Ja, auch einen schönen guten Abend in die Runde. Auch bei uns steht ein LPT an. Wir haben aber keine Wahlen, sondern es wird ein Programm und auch ein Diskussionsparteitag am 9.12. in Mainz in unserer Landesgeschäftsstelle. Auch mal was nicht ganz immer so Positives. Wir hatten alle RLP-Piraten eingeladen zu einem Mumble-Gespräch wie wir jetzt mal weiter die politische Arbeit forcieren. Leider war es nicht fruchtbar aus Mangel an Beteiligung. Es waren also sehr wenig Leute da. Deshalb wird das jetzt auch ein Punkt auf unserem Landesparteitag werden. Dann lösen sich auch gerade einige KVs auf. Vielmehr, das war schon länger so. Wir haben das aber wegen der Wahlen ein bisschen nach hinten geschoben. Auch da haben wir, diesen Punkt wollen wir mal am Landesparteitag besprechen, wie weit es Sinn macht, noch KVs am Leben zu erhalten, die aus Vorstand oder zwei oder drei aktive Piraten bestehen, oder ob es Sinn macht, das im Landesverband zu kanalisieren, wobei dann natürlich auch genau das, was wir ja auch machen müssen, ist ja wieder Mitgliedergewinnung, ob es an der Basis leichter ist, ob dafür ein KV vielleicht gut ist oder nicht gut ist, was es dann für Alternativen gibt. Wir wollen also da so ein bisschen Basisarbeit wieder machen. Dann gibt es bei uns, gestern hatten wir das auch in Koblenz, Regionalgespräche mit anderen Parteien, die erstaunlicherweise auch immer noch an den Piraten interessiert sind, stellenweise unser Wiki besser kennen, als wir es kennen. Ja, geht es auch um die Kommunalwahlen mit Listen und so weiter, aber da lassen wir uns ein bisschen Zeit. Wir haben das erstmal alles auf das Frühjahr nächstes Jahr verschoben, weil wir da jetzt direkt nach den doch nicht so guten Wahlen erstmal noch ein bisschen uns selbst finden wollen, bevor wir da jetzt in solche Gespräche gehen. Jo, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Frage nach Rheinland-Pfalz. Habt ihr die Möglichkeit, virtuelle Kreisverbände zu machen? Wir haben lange schon virtuelle Kreisverbände. Das ist auch kein Problem. Es ist einfach, dass ein virtueller Kreisverband braucht ja keine Vorstände. Und das wissen wir, wie wir das machen. Ich glaube, wir waren einer der ersten Landesverbände, die virtuelle Kreisverbände haben. Jo, weitere Fragen? Damit wären wir im Saarland. Ja, hallo zusammen. Ich vertrete heute mal wieder den Klaus, der mich darum gebeten hat, weil er terminlich verhindert ist. Also von uns gibt es eigentlich nur drei Punkte. Einmal gibt es zurzeit Reformbestrebungen in unserer IT. Die Landes-IT ist in der jetzigen Form schwierig aufrechtzuerhalten, weil es halt wie wohl überall leider an Leuten fehlt, die auch dann technisch gesehen zur Einrichtung, Aufrechterhaltung und Pflege der IT-Infrastruktur willens oder in der Lage sind. Angedacht wurde, dass die IT eventuell nach Bayern ausgelagert wird. Da gab es wohl auch schon die ersten lockeren Anfragen dazu, ob die dazu bereit sind und auch das Manpower technisch hinkriegen würden, unsere IT-Dienste zu übernehmen. Oder ob wir die Dienste vom bisherigen eigenen Root-Server auf einen Managed-Server umziehen, bei dem dann halt die Dienste vom Betreiber gewartet werden oder halt aktualisiert werden. Die endgültige Entscheidung, wie das jetzt weitergeht mit unserer IT, steht allerdings noch aus, muss der Landesvorstand noch treffen. Dann gibt es am 26.11., also diesen Monat, eine Mitgliederversammlung des Kreisverbands Saarlouis. Dort fehlt es halt an der Handlungsfähigkeit des Kreisverbands und deswegen musste der Landesverband dazu einladen. Und abschließend findet halt jetzt noch im Anschluss an die PolGF-Runde eine Landesvorstandssitzung auch hier auf dem Mumble-Server statt, ab 21 Uhr. Das war's schon. Ja, vielen aber dafür besonders herzlichen Dank. Habt ihr Fragen an Holger? Das hört sich nicht so an. Die Sachsen tun Dinge, da ist wohl auch niemand da. Man schreie, wenn ich mich irre. Ja, und in Sachsen-Anhalt haben wir ja den Ingolf da. Da ja, gebe ich dir mal das Mikro. Passiert ist auch nicht sehr viel. Ich habe, muss ich jetzt ehrlich zugeben, auch durch immensen Netzwerkumstellungsaufwand bei einem Kunden nicht allzu viel mitgekriegt, die Tage. Ich habe heute nochmal mit unserem Schatzi gesprochen. Also die wickeln gerade die Landesgeschäftsstelle ab und es gibt da wohl noch ein paar Möbel zu ergattern, wer sowas benötigt. Ja, ich sag's nur. oder überhaupt eine Liste, wer irgendwelche Ausstattungen braucht für irgendwelche Räume, kann sich da mal bei uns melden. Ansonsten, was ich vielleicht noch aus der persönlichen Blickwinkel mitgekriegt habe, es gibt ja eine interessante Mail von einem Mitglied, wenn nicht sogar irgendwie so einem Landesvorstandsvorsitzenden der BGE-Partei, der dort mehr oder weniger so in das gleiche Horn tut, wie ich das auch schon getan habe, vor ein paar Wochen hier, nämlich, dass man doch mal die wirklich demokratischen Kräfte ein bisschen bündeln sollte. Er ist aus der Partei dann ausgetreten, auch mit der klaren Ansage, dass man diese Partei, diese Ein-Themen-Partei doch jetzt eigentlich auflösen müsste. Also wir sollten einfach mal die Ohren und die Augen offen halten, ob sich da vielleicht wieder ein paar alte Kandidaten, die früher bei uns waren, auch einen guten Job gemacht haben, wieder integrieren lassen. Ist nur mal so ein Tipp. Ja, also ich weiß nicht, was für ein Landesvorsitzender war. Ich kann die Mail auch gerne mal weiterleiten. Ist ja bei mir im Postfach getroffen, wen das interessiert. Gut, ansonsten hätte ich jetzt auch nichts mehr zu berichten. Aber ich habe da noch was für Sonstiges. Okay. Gut, habt ihr denn Fragen an den Ingolf? Ja, Fragen nicht, aber wenn es Niedersachsen war, dann nehme ich diese Mail gerne und so ganz nebenbei. Wir haben, glaube ich, nichts dagegen, wenn Menschen, die sich bei der BGE-Partei nicht mehr wohlfühlen, zu uns kommen. Also von daher, immer her damit. Naja, das war, wie gesagt, eine ganz andere Qualität. Also er schreibt, das Ding auflösen. Ja. Und das ist eigentlich auch so meine Intention. Das ist so der erste Kandidat, weil das eine Ein-Themen-Partei. Damit kriegst du keinen Fuß auf die Erde. Wenn die das selber erkennen, muss man halt mal gucken, was man da machen kann. Ja, aber ich habe genau auch einen Tweet gesehen. Also Jungs, so, seid ihr bitte so zu nett. Zu sehr vertiefen zu wollen. Okay, danke, wir wissen Bescheid. seid so lieb, unterhaltet euch da mal außerhalb vom Team Polgef. Wir haben nämlich noch zwei recht umfangreiche Berichte vor uns und nicht mehr viel Zeit. Okay, ansonsten Schleswig-Holstein tut Dinge. Thüringen hat einen neuen Landesvorstand gewählt. Ich gratuliere ganz herzhaft. Und der Manfred Schubert, der PolGF, fängt schon mal damit an, dass er heute Abend nicht kann, aber er hat was ins Pad geschrieben. Der neue Landesvorstand ist erst vor 3 Tagen gewählt worden. Die konstituieren sich noch. Schwerpunkt des Vorstands im kommenden Jahr wird sein die Vorbereitung der Wahlen 2019, Kommunalwahlen Thüringen und Europa. Damit wären wir jetzt bei den PolGef-Berichten. Es sei denn, der Jochen Heißone hat noch was vorher. Kann ich was zu Schleswig-Holstein sagen? Unbedingt. Also wir hatten vor einer Woche das Kickoff im Landesverband für die Kommunalwahlen. Wir sind zusammengekommen, haben uns alles Mögliche überlegt und gut diskutiert, war eine gute Atmosphäre. Wir haben natürlich auch diskutiert, weil Personal fehlt, ob wir auch mit anderen Parteien, auch mit der BGE oder wie auch immer, kommunale Bündnisse schließen. Wir haben zum Beispiel in Glückstadt jetzt ein kommunales Bündnis, weil der Sigi Hansen da sehr bekannt ist. Das ist sehr schön. Also wir bereiten uns ganz konkret mit allem Bremborium auf die Kommunalwahlen vor. Das hört sich ausgesprochen gut an. Die habt ihr nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Nächstes Jahr im März. Okay, gibt's noch Fragen? Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Sozialpolitik. Und damit zu Gernot. Gernot? Herr Reipen, die 12, bitte. Hör nur ich nichts? Nein. Okay, dann ist heute wohl der Tag des gestörten Mikrofons. Dann lese ich mal vor. Gernot hat einen Artikel zur Ein-Themen-Partei BGE geschrieben, der ist in Zeile 193 verlinkt. Dann BGE-Tournee in Kiel ist am 25. November 2017. Schwerpunktmäßig wollen sie sich mit der Koalitionsaussage eines Modellversuchs zum Grundeinkommen der Grünen und der FDP in Schleswig-Holstein beschäftigen. Stichwort Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Hallo, versteht ihr mich? Jetzt hören wir dich. Ich bin mit deinem Bericht schon in Zeile 198. Ja, ich hatte Probleme im Mikro. Ganz kurz, also nochmal hier zu der Ein-Themen-Partei möchte ich noch was zu sagen. Also es ist ja verwunderlich, dass jetzt wieder ehemalige Piraten wieder zurückkommen wollen, weil sie jetzt doch einsehen, dass diese Ein-Themen-Partei nichts bringt. Dazu nur mal ein kurzer Hinweis. Ich habe das schon im letzten Jahr einen Artikel geschrieben im Kompass der Piratenpartei. Ich habe das, was da abgelaufen ist, schon vorhergesehen. Also das nur mal vorweg. Und ich würde jetzt auch mich nicht äußern wollen zu diesen Kandidaten, die wieder zurück wollen. Ich sag mal nur so viel, wenn man einfach nur mal wieder rüberschwenkt zu einer anderen Partei und nicht einen Rückgrat hat, habe ich nicht sehr viel Vertrauen zu diesen Kandidaten. Aber das ist eine persönliche Meinung. So, dann kommen wir noch mal zu einigen Sachen, die hier laufen. Das ist eine BGE-17-Tournee, die noch mal stattfindet. Am 25. November 2017 in Kiel. Und da wird es also hauptsächlich um das Projekt geben, über das Projekt Zukunftslabor in Schleswig-Holstein gehen. Da soll ja ein Modellversuch zum Grundeinkommen gestartet werden. Und ich hätte eigentlich ganz gerne noch von den Piraten einen Referenten, der dort spricht. Natürlich könnte auch ich das machen, aber ich finde es immer ganz gut, wenn es jemand anders macht. Gut, und dann findet am 2. Dezember in Köln ein Vorbereitungstreffen statt. Es geht darum, dass wir, also verschiedene Mitglieder aus Parteien und Organisationen, im nächsten Jahr eine Veranstaltung starten werden, wo es darum geht, auszuloten, was man eigentlich davon halten soll, wenn Unternehmer und Manager immer zahlreicher werden und sich fürs Grundeinkommen aussprechen. Was ist davon zu halten? Ist das eine Mogelpackung oder ist das ernst zu nehmen? Und da werden wir uns also schon mal am 2. Dezember treffen, um mal uns zu werden, wo sind unsere Schnittstellen oder Schnittmengen und was schon geplant ist. Es soll als Auftaktveranstaltung ein Gespräch werden mit dem Herrn Höttges von der Telekom und einigen Leuten, die also in dieser Arbeitsgruppe arbeiten. Und das wird wohl sehr interessant werden und eingeladen wird Herr Höttges durch die Anke Domscheit-Berg, die ja auch in der Piratenpartei gewesen ist und jetzt Mitglied des Bundestages ist von den Linken. So, und dann habe ich noch eine persönliche Sache in die Wege geleitet, und zwar gibt es eine Fotoausstellung zum Grundeinkommen in der ehemaligen Synagoge in der Zissen, das ist bei mir in der Nachbarschaft. Vom 15. bis zum 24. Februar 2018. Das Interessante dazu, wird es auch einen Themenabend geben mit der Fragestellung, ob das bedingungslose Grundeinkommen nicht eine effektive und nachhaltige Entwicklungshilfe darstellen kann. Und eingeladen sind da Dagmar Partenoga von Attac Deutschland und meine Wenigkeit, die dann Fragen aus dem Publikum beantworten werden. Das war jetzt von meiner Seite so viel zu berichten. Und wenn noch Fragen sind, dann gerne. Vielen Dank, Gernot. Ja. Dann müssen Sie jetzt das Mikro bitte wieder ausmachen. Wenn ich wüsste, wie das ging. Ah, Mann. Ich weiß jetzt wieder nicht. Ich habe es jetzt mal für dich ausgemacht. Sprich, ich habe dich stumm geschaltet. Wenn also noch jemand was sagen muss oder möchte, beziehungsweise wenn du noch was sagen musst oder möchtest, dann müssen wir halt gucken, wie wir dich da herankriegen. Hat noch jemand Fragen an Gernot? Ja, gibt es einen Grund dafür, dass die Piratenpartei bei der Veranstaltung am 2. Dezember nicht aufgeführt ist und dann trotzdem heute dafür geworben wird, sich an den Vorbereitungstreffen dafür zu beteiligen? Also ich habe das ja schon viel früher bekannt gegeben in einer Folgesitzung und ich habe auch schon einige Piraten angefragt, ob sie da nicht mitmachen würden, habe allerdings keine positive Rückmeldung bekommen. So, dann hätte ich jetzt mal Darkstar und Pirat Eiself und danach machen wir weiter. Wir sind nämlich fast schon drüber, gell? Ja, dankeschön. Zum BGE wäre meine Frage, ob wir uns mal Gedanken machen wollen, wie hoch das eigentlich sein soll. Weil ich glaube, das ist auch so ein Sammelsurium für alles Mögliche, was sich aber auch so ein bisschen im Kreis dreht. Ich hatte das mal überschlagen, wenn man 256 Euro nimmt, ist so eine schöne Piratenzahl pro Monat. Und Personen sind das für 80 Millionen Bürger 20 Milliarden im Monat. Ist also auch schon eine Challenge. Würde aber bedeuten, dass jemand, der jetzt aus Hartz IV raus will und starten will, kann davon vielleicht die Krankenkasse finanzieren und eine Website aufmachen. Ein altes Laptop, das kostet heute nicht viel. Also hätte man so eine Basis, dass man mal starten kann, ohne gleich wieder finanziell auszubluten, weil man jetzt die Krankenkasse tragen muss. Und von daher wäre das vielleicht eine Anregung, dass wir mal auch über eine Größenordnung reden. Jetzt kann lass den Gernot doch mal antworten. Bitte? Jetzt lass den Gernot doch mal antworten. Wie gesagt, nicht ganz so ausführlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ich sollte dich dann auch entstummen. Ich würde auch die Frage jetzt gar nicht beantworten wollen, weil sie hängt davon ab, was wir eigentlich noch nebenher finanzieren wollen. Gibt es einen fahrscheinlosen ÖPNV, ist das Ganze schon wesentlich niedriger anzusetzen. Werden zum Beispiel andere Angebote gebildet, wie zum Beispiel, dass wir eine Bürgerversicherung haben für die Krankenkasse, für die Rentenversicherung, die dann niedrigere Beiträge haben, dann könnte das Grundeinkommen auch niedriger ausfallen. Wenn zum Beispiel Museumsbesuche frei sind oder andere soziale, kulturelle Gegebenheiten freigestellt werden, über Steuer finanziert, könnte man das Grundeinkommen niedriger halten. Das ist gerade ein Thema, was wir auch in dieser Besprechung am 2. Dezember aktualisieren wollen. Okay. Ja. Vielen Dank. Nee, Leute, wir machen das jetzt nicht mit der Diskussion. Schlicht und ergreifend, weil es tatsächlich so ist, dass wir nur noch 3 Minuten haben. Und ich lasse jetzt nicht die Anja warten bis um 9 Uhr und sag ihr dann, nee Leute, da jetzt nicht mehr. Folglicherweise brechen wir es dann hier mal ab, was die Sozialpolitik anbelangt und gehen mal weiter zur Digitalisierung, weil die Anja nämlich da ist und die ganze Zeit schon sehr geduldig da sitzt und wartet. Hallo, ich sehe schon, ich soll mich ein bisschen schneller hier ausdrücken. Nö, schönen gar guten Abend nicht. Zusammen. Und zwar beim Thema Digitalisierung kann ich zunächst aus dem KV hier berichten. Und zwar die Stadt Ulm hat sich als eine der wenigen Städte einen Digitalkoordinator geleistet. Zudem haben wir einen sehr guten Kontakt aufgebaut. Leider hat er jetzt vergangenen Monat die Stadt verlassen, um woanders dann weiterzuarbeiten. Keine Übergabe an einen Nachfolger. Wir hoffen, dass es im Januar dann möglich ist, da wirklich wieder einen guten Kontakt aufzubauen, weil hier passiert sehr viel, wo wir als Piraten mitmischen möchten. Die Radioreihe, die ich letztes Mal angesprochen habe, kann zunächst leider nicht stattfinden, da der Redakteur, der das Ganze mit mir zusammen machen wollte, jetzt für andere Dienste erstmal abgezogen ist und da leider keine Luft hat. Das ist schade, aber es ist noch nicht, sage ich mal, weg. Das verschiebt sich nur, ich hoffe, im nächsten Sommer. Dann wurde die AG quasi wiederbelebt zum Thema Digitalisierung. Die gab es ja bereits vor einem Jahr. Der liebe Uwe ist auch da, der kann vielleicht nachher noch kurz ans Mikro dann springen, um sich vorzustellen. Ich habe es reingeschrieben, Smackworks, da findet ihr ihn bei Twitter. Die AG-Treffen sind angedacht jeden Donnerstag, ungefähr so alle 2 Wochen, 21 Uhr. Im Pad findet ihr, was wir aktuell bereits bearbeiten, das heißt die vorhandenen Themenpads, die aus der alten AG noch übrig sind. Wir priorisieren gerade. Wir sammeln, wer welche Kenntnisstände überhaupt hat, das heißt, wo müssen wir nacharbeiten, womit kennen wir uns wirklich aus, womit nicht. Wir wollen einen engen Kontakt mit den anderen AGs suchen, da wir quasi mit unserem Thema ziemlich metamäßig unterwegs sind. Das heißt zum Beispiel AG Datenschutz, da wird man die nächste Sitzung besuchen am 7.12. mit der Gesundheitspolitik, wollen wir zusammenarbeiten im Bereich E-Health und sobald gegründet dann natürlich auch mit der AG Netzpolitik, weil es ist was anderes, aber es passt zusammen. Wir bereiten einen Mumble-Vortrag vor, der voraussichtlich am 18.12. stattfinden wird und es werden auch ein paar von uns dann bei der Sicherheitskonferenz in Berlin sein. Ich habe einen Link gerade nicht vorliegen, den kann ich noch nachreichen, um was es da geht. Da werden wir dann bei der Sitzung danach dann wahrscheinlich schon einen Bericht bekommen. Langfristig werden wir voraussichtlich mit zwei Mailinglisten arbeiten, einer Announce- und einer Arbeitsmailingliste. Wir werden pirateninterne Themenfortbildungen vorantreiben, dass wir auch mehr Fachwissen an mehr Leute verteilen. Wir haben Gastvorträge geplant. Einer ist bereits angemeldet zum Thema Piraten-App. Dann bereiten wir einen größeren Vortrag auf der PiratesCon vor 2018. Da sind wir angefragt worden zum Thema Resilienz. Wir haben es inhaltlich noch nicht bearbeitet, da wir noch besprechen, was genau gewünscht ist und auch welche Sprache letztendlich. Dann wollen wir Argoliner und Battlecards erstellen, zum anderen für den Bufo, aber auch für Kandidaten, wenn Briefings benötigt werden oder wenn Presseanfragen sind, dass wir schnell Piraten aufs Pferd helfen können, die im Digitalen nicht so drinstecken. Dann wollen wir Empfehlungen und Anträge zur möglichen Aktualisierung der für Digitalisierung relevanten Wahlprogrammpunkte machen. Das bedeutet einfach zu schauen, welche Punkte sind inzwischen obsolet, welche müssen wir aktualisieren, wo es einfach bedarf. Und sollte es kein gemeinsames europäisches Piratenwahlprogramm geben, wird das wohl das erste sein, also das Europaprogramm, das wir uns da anschauen möchten. Grundsätzlich wollen wir natürlich PMs erstellen, um die auch unserer Presse-AG zur Verfügung zu stellen. Und allgemein, das wurde extra angefragt bei der Sitzung, eine fachliche Hilfestellung für alle Ebenen anbieten. Das heißt natürlich auch, wenn lokale Themen in irgendeinem KV aufschlagen, dass sie dann einfach bei uns anfragen können, Hilfe, habt ihr jemanden, der sich damit auskennt? Dass da dann auch richtig gute lokale Themenarbeit gemacht werden kann. Das sind alle Schnelle. Ich würde ganz kurz den Uwe bitten, spring doch mal ans Mikro und sag kurz Hallo. Ja, so einer netten Aufforderung kann man Ihnen schlecht den Gehorsam verweigern. Also die meisten dürften mich kennen, SmackWorks, Uwe, beschäftige mich seit, keine Ahnung, ewigen Zeiten mit Digitalisierung und Co., war damals auch der Gründer mit für die AG Digitalisierung, hatte dann eine Auszeit und bin jetzt halt wieder zurück. Danke. Ich danke euch beiden. Habt ihr Fragen? Sorry, wenn ich euch erschlagen habe mit der Geschwindigkeit. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe aber gerade, dass der Martin aus Hamburg da ist. Hast du noch einen Bericht? Herr Silberpagode? Er hört nur. Okay. ISF, lass uns das bitte mal nach hinten stellen, weil ich möchte jetzt tatsächlich erstmal noch das mit der Verbindlichkeit des virtuellen Meinungsbildes machen. Ich frage mich echt, für was ihr eine Sitzung macht, ne? Wenn man keine Fragen dazu stellen darf. Danke. Da kannst du jetzt sehr gerne ärgerlich sein und ich sage es dir gerne nochmal. Die Team-Polgef-Sitzung dient eigentlich dazu, dass die politischen Geschäftsführer und die Themenbeauftragten erstens berichten, was haben wir gemacht im Verlauf der letzten Woche, zweitens berichten, wo brauche ich Unterstützung, wo brauche ich Hilfe, und sich dann auf diese Art und Weise vernetzen und zusammenarbeiten. Fragen lasse ich grundsätzlich gerne zu, allerdings dauert diese Sitzung üblicherweise eine Stunde und eben nicht länger und ich möchte auch gerne, dass das so bleibt. Deswegen kann es passieren, dass ich gegen Ende eben tatsächlich keine Beiträge mehr aus dem Zuhörerraum zulasse. So, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, Drogen, Suchtpolitik. Irgendjemand zu Hause? Nee, die tun Dinge, das habe ich mir schon gedacht. Damit wären wir bei Tensors Frage nach der Verbindlichkeit des virtuellen Meinungsbilds. Schieß mal los und elaboriere bitte. Ja, ich bin da ein bisschen in der Bringschuld. Auf unserer letzten Landesvorstandssitzung hatten wir halt wirklich die Frage, was machen wir denn nun, dass dieser sonstige Antrag, ich weiß nicht, ob es 9 oder 10 beschlossen wird, auf jeden Fall das virtuelle Meinungsbild der Hessen, sage ich jetzt mal. Und wir haben halt ein Angebot der Berliner, dass man dort mit dem rund erneuerten Liquid Feedback als Tool auch weitermachen kann. So, was als ITler widerstrebt mir es natürlich dann, hier so ein Sammelsurium, so ein Zoo hochzuzüchten, wo jeder wieder das macht, was ihm am besten gefällt und keine Verbindlichkeit da ist. Wir haben einen Beschluss auf dem Bundesparteitag getroffen, der eigentlich dahin führen sollte, dass wir wieder mit solchen Tools arbeiten, um auch ein bisschen die Basisdemokratie zu stärken. Allerdings müssen wir irgendwann anfangen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist halt wirklich dann die mögliche Vereinheitlichung. Muss ich jetzt mal die Frage nach Hessen richten, kann ich denn von euch irgendwo oder können wir in Sachsen-Anhalt oder überhaupt die ganzen anderen Landesverbände von euch die Ressourcen bekommen, die technischen Ressourcen dort ja so ein virtuelles Meinungsbild als Landesinstanz Sachsen-Anhalt zu generieren? Lieber Tensor, ich fürchte, ich muss dich ganz schrecklich enttäuschen. Ich sehe weder Herbert noch Protter. Insofern müssten wir dann die Frage an die Hessen direkt auf das nächste Mal verschieben. Generell die Verbindlichkeit, das virtuelle Meinungsbild zu nutzen, haben wir nur auf Bundesebene. Die Landesverbände können das für sich entscheiden, wie sie das gerne möchten. Das jetzt mal als Kurzantwort darauf. Ich hoffe, du bist zumindest halbwegs zufrieden. Okay, ja, doch, stellt mich zufrieden, aber da bleibt die Frage, wie kann ich jetzt als jemand, der im Bund mitwirken will, an dieses virtuelle Meinungsbild herankommen? Wie sieht das jetzt aus? Das muss doch jetzt irgendwie auch mal als Information verbreitet werden, so vielleicht als Link, und wie funktioniert das? Ich habe noch keine Ahnung, wir sind noch am Vorbereiten. Ganz ehrlich, sobald ich es weiß, haue ich es auch raus. Ihr kennt mich. Gut, das würde mich jetzt erstmal die nächsten 14 Tage ruhig stellen. Ich bitte dich inständig darum. Ich bin so froh, wenn das kommende Wochenende rum ist und ich dann zumindest den Zweitjob eben hier mit der politischen Geschäftsführung in Bayern durch habe. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Luft, mich um anderes zu kümmern. Aber schüttel mich zwischendurch nochmal. Gut, Freunde, dann werde ich jetzt mal die Informationen nochmal kurz verlesen. Koordinatorenkonferenz, ihr werdet es nicht glauben, es gibt eine. Das nächste Treffen ist am 1.12.2017. Die Bundespresse bittet darum, Informationen, die dorthin gehen sollen, mit dem Ansprechpartner an die SG-Presse @lists.piratenpartei.de zu schicken. Dann wurde hier noch eingetragen EU-19-Team. Es ist immer Wahlkampf. Nächster Termin ist der 28.11.2017. Mitstreiter aus den Landesverbänden werden dringend gesucht. Da geht's ums EU-Programm. Also Europawahlprogramm, denke ich mal. Ohne Länderbeteiligung geht auch kein Europa. Aufruf an die Landesverbände, entsprechend Mitarbeiter zu versenden. Am 31.12.2018 ist alles vorbereitet für den Europawahlkampf. Das ist das Ziel. So, gut, dann haben wir ganz unten noch einen Start des Portalsverbundes der 16 Bundesländer zum 1.12.2017 inklusive der Ausweis-App 2.0. Offizieller Start am 1.1.18 inklusive neuem Personalausweisgesetz. Das betrifft aber aktuell nur die Testperson und auch hier nur die Verwaltungsdienstleistungen des Bundes. Das dürfte ein Hinweis an uns sein, dass wir das uns schon mal in den Hinterkopf stecken und uns eventuell Gedanken machen, was wir da so tun und ob wir Stellung nehmen. So, damit wäre das Team Polgef um 21 Uhr und 9 Minuten beendet. Ich schließe die Sitzung und bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Kommen, bei den Teilnehmern, bei den Zuhörern und auch bei den Fragestellern. Nächstes Mal achte ich mal wieder drauf, dass wir nicht mehr ganz so ausführlich unterwegs sind. Und dann klappt das auch wieder besser mit den Fragen aus dem Zuhörerraum. Ich wünsche euch einen schönen Abend.